Erster, ich sah nach oben. Da war eine fliegende Rolle. Zweiter, er fragte, was siehst du? Ich sah eine sehr große Rolle. Dritter, er sagte, das ist eine Strafe. Diebe und Lügner müssen gehen. Vierter, Gott schickt die Strafe. Sie macht das Holz und die Steine kaputt. Fünfter, der Engel sprach wieder mit mir. Er sagte, schau nach oben. Sechster, ich fragte, was ist das? Er sagte, das ist ein Korb voller Sünden. Siebter, ein Deckel aus Blei ging auf. Eine Frau saß in dem Korb. Achter, er sagte, das ist das Böse. Er warf sie in den Korb. Neunter, ich sah zwei Frauen mit Flügeln. Sie flogen mit dem Korb weg. Zehnter, ich fragte den Engel, wohin bringen sie den Korb? Elfter, er sagte, sie bringen ihn nach Sinear. Dort bauen sie ein Haus.